Deutschlandfunk. Corso. Vom schummrigen Proberaum in der Bronx auf die Bühne des Weißen Hauses in Washington. So kann der sogenannte amerikanische Traum auch aussehen und Regina Spektor hat ihn verwirklicht. 1989 kam sie als Kind mit ihrer Familie aus der damaligen Sowjetunion nach New York. Dort hat sich die klassisch studierte Pianistin schnell einen Namen gemacht, und zwar in der schrägen Anti-Folk-Szene des East Village. Einige Alben später ist Regina Spektor eine der profiliertesten Stimmen der zeitgenössischen Singer-Songwriter-Zunft. Die 36-Jährige füllt in den USA große Hallen und sie hat auch schon Konzerte für Präsident Obama und seine Familie gegeben. Außerdem ist sie gefragte Komponistin für Filmmusik. Nächste Woche erscheint ihr neues Album Remember Us to Life und das wurde geprägt von einer einschneidenden Lebenserfahrung. Christian Lehner hat sich das Album angehört und Regina Spektor getroffen. What you got on tap, I'll take two of that, I'm chasing a story I heard. Aus dem einstigen Underground-Star mit Soldatenmütze und Bier in der Hand ist eine Frau geworden, die noch immer leicht Exzentrisches trägt. Roter Lippenstift, lange Locken, gepunktetes Top, dazu silberfarbene Pumps. Regina Spektors aktueller Modestil ist der einer Retro-Diva. So präsentiert sie sich auf dem Cover ihres neuen Albums Remember Us to Life, so sitzt sie auf einer Couch in einem Hotel in Berlin. Zu einer echten Diva fehlt ihr allerdings die Attitüde und das macht sie grundsympathisch. Ich fühle mich frei zu machen, was ich will. Nicht alle Musiker haben dieses Privileg und das ist schade. Die Musikindustrie verlangt häufig, sich auf einen bestimmten Stil festzulegen, um gut vermarktbar zu sein. Ich aber liebe es, einen Hip-Hop-Song zu schreiben, wann immer ich mich so fühle, oder einen Punk-Song oder ein Country-Stück. So sollte es eigentlich für alle sein. Kaum eine andere zeitgenössische Liedermacherin verfügt über Regina Spektors stilistische und emotionale Bandbreite. Folk, Jazz, Rock'n'Roll. Die Spektor hat alles drauf. Mal nerdig, mal herzlich, mal dramatisch. Und immer diese ausdrucksstarke Stimme, die sich über ihr geliebtes Klavier erhebt. Spektors Talent, Stimmungen und Bilder einzufangen, macht sie neben ihrer Solokarriere zur gefragten Filmkomponistin. Ihr letzter großer Hit war der Titelsong für die Erfolgsserie Orange is the New Black. In der TV-Show geht es um Frauenschicksale im Gefängnissystem der USA. Für mich sind diese Aufträge wie Hausaufgaben. Ich muss mich in das Thema einfühlen, in die Charaktere und ihre Geschichten. Die Regisseurin erklärte mir, um was es geht, und schon hatte ich diese Gefängnisgeräusche im Kopf. Die zufallenden Zellentüren, das Rasseln der Ketten. Das wurde zum Rhythmus des Songs. But I didn't get to see the visuals that were put under it. Erst nachdem ich das Stück geschrieben hatte, bekam ich den Vorspann der Serie zu sehen. Er zeigt Fotos von echten Gefängnisinsassinnen. Das war ein sehr emotionaler Moment. And it's very emotional to see people caged like that. All my love in black and white on this car. Bisher waren Alben von Regina Spektor lose Songhaufen, von denen ihre Urheberin hoffte, dass sie irgendwie zusammenpassen würden. Auf dem 7. Album ihrer Karriere ist das anders. Obwohl gewohnt variantenreich, wirkt Remember Us to Life wie aus einem Guss. Das liegt zu einem am durchgehenden Einsatz eines Orchesters. Spektor führt aber auch private Gründe an. Vor 2 Jahren wurde sie erstmals Mutter. Ich habe einige Songs während der Schwangerschaft geschrieben und einige nach der Geburt. Seltsamerweise fiel mir das Arbeiten nach der Geburt leichter, obwohl ich ständig müde war und ausgelaugt. Aber ich war auch so wahnsinnig glücklich und inspiriert. Dass ich überhaupt zum Schreiben gekommen bin, verdanke ich meiner Familie, die mir sehr geholfen hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Alleinerziehende schaffen. Wir als Gesellschaft müssen ihnen viel mehr helfen. I think that we need to work on that, because I think that, you know, having that kind of support and help, it'll change everything. Obwohl es Regina Spektor noch immer schafft, sämtliche Emotionen in einem einzigen Song abzurufen, fallen die musikalischen Brüche und Sprünge nicht mehr so heftig aus wie früher. Sie schreit, schmatzt und brabbelt auch nicht mehr so viel. Geblieben ist die Liebe für Poesie, Tagträume und surreale Bilder, so wie im Song Small Bills. All the poets in the alley coughing up blood, and their visions and their dreams are coming up red. They can either wake up or go deeper, but it's so dangerous to wake a deep sleeper. Geblieben ist auch Spectors Interesse für Außenseiter. Sie stolpern und stürzen durch ihre Songs. Fast immer spricht ihnen die New Yorkerin Mut zu. Sie selbst weiß, wie das ist, wenn man sich fremd fühlt. Als Kind kam Spector als russischer Flüchtling in die USA. I think that the number one thing that people need to know is that was vielen nicht bewusst ist, wenn jemand alles zurücklässt, seine Sprache, sein Hab und Gut, Freunde und Verwandte, dann setzt er viel Hoffnung in die neue Heimat. Auch wenn Populisten das Gegenteil behaupten, die meisten Flüchtlinge kommen mit den besten Absichten. Wir haben viel mehr gemeinsam, als uns trennt. We need to know that we're more alike than we're not.